Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Suchtgefahr. Erster Teil. Ich holte mir den alten Wintermantel aus dem Schrank und klopfte ihn ab. Ein paar tote Tierchen fielen herunter, ich ließ sie liegen. Mein neuer Klient hieß Richard, und was er mir am Telefon sagte, klang nach Ermittlungen in eisiger Kälte, denn offenbar trieb es seine Frau auswärts und ohne sein Wissen. In meinem Büro stand Richard nervös herum, und aus seiner Nase tropfte ein wenig Wasser. Er kümmerte sich nicht groß darum. Ich habe schon seit längerem einen Verdacht, aber es bleibt bis jetzt ein Verdacht, auch wenn ich mir eigentlich sicher bin, dass meine Frau mich betrügt. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Natürlich. Ich weiß sogar, wer der Mann ist. Und weshalb überführen Sie dann Ihre Frau nicht gleich selber? Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Der Mann heißt Vic und ist Degenfechter. Und er trifft sich regelmäßig mit Ihrer Frau? Das sollen Sie herausfinden. Ich habe die beiden einmal zufällig in der Stadt getroffen. Ich erkannte den Mann sofort. Sein Bild war am selben Tag in der Zeitung. Er gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente. Vielleicht wollte Ihre Frau nur ein Autogramm. da kennen Sie Yolanda aber schlecht. Genau genommen kenne ich sie überhaupt nicht. Sehen Sie, ich meine, Sie werden sie noch kennenlernen. Hier sind alle nötigen Unterlagen. Es war eine ganze Menge. Seine Frau war gute 10 Jahre jünger als er und sah mindestens 10-mal so toll aus wie er, was allerdings nicht hieß, dass sie eine makellose Schönheit war. Sie gehörte eher zur Sorte der elegant verführerischen End-30erinnen, die in den Werbespots immer den besten Kaffee zubereiten konnten. Ich ging am späteren Nachmittag zu einer Sauna, die sie jeweils einmal in der Woche aufzusuchen pflegte. Zu meiner Überraschung traf ich vor dem Gebäude meinen Klienten, der sich dilettantisch hinter einer Plakatsäule versteckt hielt. Tut mir leid, ich wollte nicht Ihre Ermittlungen behindern. Das tun Sie aber, wenn Sie so idiotisch in der Gegend herumstehen. Was wollen Sie überhaupt hier? Mich beim Beschatten beschatten? Nein, ich wollte nur sicher sein, dass meine Frau tatsächlich in der Sauna ist. Und ist sie? Sie ist. Vor einer halben Stunde ging sie rein. Und wie lange dauert der Saunaaufenthalt normalerweise? Etwa 2 Stunden. Trifft sie sich in der Sauna mit dem Fechter? Nein, nein, der trainiert um diese Zeit. Sie wissen ja bestens Bescheid. Eben nicht. Ich habe keine Beweise. Ich möchte aber ganz sicher sein, verstehen Sie? Ich schlage vor, Sie bleiben hier und ich besuche den Fechter. Er darf aber nicht merken, dass Sie ein Schnüffel... Ich meine, dass Sie für mich arbeiten. Keine Angst, ich habe da meine Tricks. Tatsächlich? Ich werde mich als Tennisball verkleiden. Tennisball? Er ist aber Fechter, Maloney. Fechter benutzen keine Tennisbälle. Ich lächelte und klopfte ihm die rechte Schulter platt. Er ließ es mit sich geschehen. Zu allem Elend hatte es auch noch leicht zu schneien begonnen. Ich beeilte mich, in das Trainingszentrum zu kommen, in dem das Fechttalent Vic auf seine Gegner einstach. Von der Sporthilfe, sagen Sie? Ja, wir prüfen, ob wir einige künftige Olympiakandidaten mit einem Sonderfonds unterstützen soll. Ja, wird auch langsam Zeit. Man hat mich bisher viel zu wenig unterstützt. Ja, nur weil ich mich manchmal negativ über Sportfunktionäre äußere. Aber ich bekomme auch nie welche zu Gesicht. Sie sind der Erste. Uns interessiert natürlich auch Ihr übriges Wohlbefinden. Sind Sie okay? Wie steht's mit der Liebe? Was soll das? Wollen Sie mir ein paar Hot Rubber andrehen, oder was? Haben Sie eine feste Freundin? Sagen Sie... Was geht das die Sporthilfe an? Na, hören Sie mal, wir leben schließlich von Spendengeldern. Und unter den Spendern hat es auch Katholiken. Ja, und? Geben Sie mir einfach das Spendengeld der anderen. Das reicht für mich, oder? So, muss jetzt wieder trainieren. Sein Blick wanderte hinter mich. Ich drehte mich um und entdeckte eine junge Frau, die zielstrebig und dynamisch auf uns zukam. Und ging rechts an mir vorbei zu Vic und begann damit, ihn herumzukommandieren. Du musst unbedingt mehr für deine Kondition tun. Deine Laktatwerte sind miserabel. niemand Weltmeister. Schon gut, schon gut. Bin in letzter Zeit etwas ausgelaugt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, vermutlich ist mein Biorhythmus im Keller. Und jemand hat die Kellertür abgeschlossen. Ich werde sie wieder aufstoßen. Morgen gehst du mit mir in den Kraftraum und dann auf die Bahn. Deine Beinmuskeln sind so wenig elastisch. Schon gut, schon gut. Aber wenn ich mir einen Belastungsbruch hole, dann verklage ich dich. Vom Rumstehen holt sich niemand einen Belastungsbruch. Sie hetzte das Talent durch die Halle, sodass mir beim Zuschauen beinahe schwindelig wurde. Bei so viel Anteilnahme der jungen Dame an seinem sportlichen Aufstieg erstaunte es mich nicht, dass er außerhalb der Halle noch anderweitig Entspannung suchte. Ich ging zurück zu dem Haus, vor dem mein Klient noch immer auffällig wie ein Elefant in einem Kinderballett Wache stand. Sie müsste eigentlich schon längst wieder herausgekommen sein. Wieso? Es sind doch erst knapp 2 Stunden vergangen. Schon, aber die Sauna schließt in 5 Minuten nicht. Ich glaube nicht, dass sonst noch jemand da drin ist. Dann schauen wir am besten nach. Das geht doch nicht. Das ist doch eine Damensauna. Vielleicht hat sie einen Hinterausgang. Sie meinen? Daran habe ich gar nicht gedacht. Er musste auch weiterhin nicht daran denken. Wir fanden seine Frau in einer der kleinen Saunakabinen. Sie lag tot am Boden, ihr Körper hatte einen Einstich auf Brusthöhe. Richard schaute ratlos auf den leblosen Körper, während ich vor mich hinfluchte. Mein linker Schuh klebte am Boden an einem Kaugummi fest. Richard zückte plötzlich seine Agenda und begann darin zu blättern und dazu wirr zu grinsen. Er hatte ganz offensichtlich einen ziemlichen Schock abbekommen. Ich kniete mich nieder und legte eines der weißen Frottiertücher über das Gesicht der Leiche. Mein Klient blätterte noch immer in seiner Agenda, obwohl man ihm eine Ladung Beruhigungsmittel in die Vene gespritzt hatte. Ich unterhielt mich mit dem diensthabenden Beamten in einem kleinen Raum außerhalb der Saunakabinen. Wie kommen Sie überhaupt in diese Damensauna, Maloney? Durch die Tür. War die Tote eine Ihrer bedauernswerten Klientinnen? Nein. Trotzdem würde mich interessieren, was mit ihr geschehen ist. Vielleicht erklären Sie mir zuerst einmal, weshalb Sie auf einem Bein stehen wie ein Vogel. An meinem linken Schuh klebt ein Kaugummi. Ich möchte schließlich keine Spuren beseitigen. Lassen Sie den Unsinn, Maloney. Die Frau wurde erstochen. Sonst wissen wir nichts. Das ist aber schon eine ganze Menge. Schon gut, Maloney. Wenn wir Sie oder Ihren Kaugummi noch brauchen, rufe ich Sie an. Und jetzt verschwinden Sie. Ich tat nichts lieber als das. Meinen Klienten nahm ich gleich mit. Ich riss ihm seine Agenda aus den Händen und führte ihn die Treppe hinunter. Erstochen. Sie wurde erstochen. Das war der Degenfechter. Das muss der Degenfechter gewesen sein. Langsam, Richard. Kein Mensch würde mit einem Degen bewaffnet in eine Sauna eindringen, jemanden erstechen und dann mit dem Degen wieder das Weite suchen. Vielleicht besitzt er auch einen Dolch als Dolchfechter. Und diese Spitzensportler gehen doch über Leichen. Ich dachte, Ihre Frau habe ein Verhältnis mit dem Fechter gehabt. Weshalb sollte er sie dann umbringen? Vielleicht wollte sie Schluss machen. Hat ihm gesagt, dass er jetzt so langweilig ist. Sportler sind doch langweilig. Deren Leben spielt sich doch nur zwischen Sporthalle, Dusche und Physiotherapeut ab. Er redete weiter und weiter, bis ich ihm wieder die Agenda unter die Nase hielt und er sofort wieder darin zu blättern begann. Ich setzte ihn in ein Taxi und ließ ihn nach Hause fahren. Mit einem anderen Taxi fuhr ich zur Sporthalle. Es war schon dunkel und die Gegend um die Sporthalle sah verlassen und öde aus. Doch in der Halle brannte noch Licht. Tatsächlich traf ich Vic und seine Antreiberin in der Halle an. Mord? Das geht uns nichts an. Wir trainieren hier nur. Ja, genau. Wir waren den ganzen Nachmittag hier. Sie sind doch der Kerl von der Sporthilfe, oder? Ja, kriege ich jetzt staatliche Unterstützung oder nicht? Kriegen Sie. Gratis Trainingsgelegenheit im Knast. Sie haben Frau Richard auf dem Gewissen. Yolanda? Das ist doch Quatsch. Ja, ich hatte nichts mit ihr. Ihr Ehemann behauptet das Gegenteil. Na soll er doch. Hat er Beweise? Haben Sie Beweise? Vergiss es. Du musst dich auf den nächsten Wettkampf konzentrieren. Sie zog ihn von mir weg. Ich atmete tief durch und verließ die Halle. Ein eiskalter Wind zischte durch die Straßen und schlich durch meinen Mantel. Ich ging in mein Büro und duschte heiß. Als ich wieder einigermaßen trocken war, stand eine Frau vor mir, die behauptete, eine Freundin der Toten gewesen zu sein. Sie hat mir vor einer Woche von ihrer Affäre mit dem Fechter erzählt. Dann stimmt es also doch. Wie lange dauerte die Affäre? Nicht sehr lange, etwa einen Monat. Yolanda hat damit Schluss gemacht. Wie ist der Fechter damit klargekommen? Er bat sie, ihn nicht zu verlassen. Aber er hat, glaube ich, kein Riesendrama daraus gemacht. Wenn Sie den Mörder suchen, dann wenden Sie sich an Yolandas Mann. Haben Sie dafür Beweise? Sie wollte sich von ihm trennen. Das muss nichts heißen. Er hat ihr gedroht, dass er sie umbringen werde, wenn sie ihn betrügt. Genügt das? Ich ließ die Frage offen und schloss die Tür hinter ihr. Dann legte ich mich unter meinen Schreibtisch und schlief. Am nächsten Morgen besuchte ich meinen Klienten und traf auf eine elegante Frau in Schwarz, die so tat, als habe sie schon immer mit Richard zusammengelebt. Nein, ich wohne nicht hier. Noch nicht. Sie wissen, dass Frau Richard gestern umgebracht wurde. Ich habe davon gehört. Umso wichtiger ist es, dass ich mich um Herrn Richard kümmere. Ist er zu Hause? Er schläft. Sind Sie mit ihm verwandt? Nein. Wir werden heiraten, sobald diese Geschichte vorüber ist. Was für eine Geschichte? Naja, die Beerdigung und all das Brimborium. Ich bin nicht herzlos, aber ich weiß, dass man im Leben Prioritäten setzen muss. Wie sehen Ihre aus? Ich erzählte ihr von der Priorität, den Mörder von Frau Richard zu finden. Doch das interessierte sie nicht sonderlich. Mein Klient hatte also selber ein Verhältnis. Da musste es ihm eigentlich entgegenkommen, dass sie sich von ihm trennen wollte. Ich machte mir so meine Gedanken und ging ins Polizeipräsidium. Es gibt eine Zeugin, Maloney. Sie behauptet, dass vor Ihnen und diesem Herrn Richard kein Mann die Sauna betreten hat. Richard war vor mir auch schon in der Sauna. Das ist nicht sicher. Die Zeugin weiß nicht mehr, ob sie Richard draußen vor dem Haus oder in der Sauna gesehen hat. Interessant. Waren die Kontaktlinsen der Zeugin beschlagen? Ah, noch etwas. Das ist Ihr Schuh. Wir haben ihn desinfiziert und die Pilze entfernt. Und was ist Kaugummi? Haben wir analysieren lassen. Spuren von Nikotin. Ein Nikotinkaugummi? Sieht ganz danach aus. Man kaut sie, um mit dem Rauchen aufzuhören. Was Sie nicht sagen. Blutgruppe 0. Wird ja immer besser. Können Sie mir auch noch sagen, wie der Kaugummikauer getauft wurde? Nein. Aber ich tippe auf den Ehemann. Leider haben wir noch keine Beweise. Aber die werden wir schon noch finden, Maloney. Ich nickte, steckte den Schuh in eine Tüte und ging. Auf der Straße lag eine dünne Schicht Schnee, unter der hartgefrorenes Eis versteckt war. Einige der Leute, die es besonders eilig hatten, schlitterten an mir vorbei und krachten auf den Asphalt. Ein Polizist versuchte, einer älteren Frau wieder auf die Beine zu helfen. Doch diese zog ihn so stark nach unten, dass er das Gleichgewicht verlor und auf ihrer Einkaufstüte landete. Eine Brühe aus Milch und Wein goss sich über das Trottoir. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, langsam weitergehen. Ich besuchte Frau Rauch, die Freundin der Toten. Sie arbeitete in einem Reitstall. Zwischen all den Furies beantwortete sie mir ein paar Fragen. Nein, Richard hat nie geraucht. Die beiden waren ziemlich fanatische Nichtraucher. Ich habe früher ab und zu eine Zigarette gequalmt. In Yolandas Wohnung durfte ich aber nie. Und das gefiel ihr auch sonst nicht, wenn in ihrer Anwesenheit geraucht wurde. Sie glauben noch immer, dass Richard seine Frau auf dem Gewissen hat. Absolut. Ihm traue ich den Mord zu. Er sammelt Horrorfilme auf Video. Und wie soll er in die Damensauna gekommen sein? Als Schwamm verkleidet? Vielleicht in einem großen Bademantel oder als Handwerker verkleidet. Er ist nicht dumm. Mehr hatte sie an Spekulationen nicht zu bieten. Ich ließ sie bei den Pferden und machte mich auf die Hufe. Mein Klient schlief noch immer und Frau Miley hatte bereits die halbe Wohnung umgestellt. Der frische Wind, der wehte, kam aus einem geöffneten Fenster und war eiskalt. Sie halten mich sicher für pietätlos, nicht wahr? Keineswegs. Höchstens für zielstrebig. Das war ich schon immer. Sie wissen, dass Sie sich dadurch verdächtig machen. Ach, wissen Sie, Frauen, die anpacken, sind immer verdächtig. Daran habe ich mich gewöhnt. Kommt darauf an, wo sie anpacken. Herr Richard wusste von den Affären seiner Frau. Sie haben ihn sehr mitgenommen. Ja, er dachte, dass sich das legen würde mit den Jahren, aber es wurde immer schlimmer. Weshalb hat er mich denn engagiert, wenn er alles wusste? Ja, weshalb wohl? Er brauchte für eine Kampfscheidung Beweise. Aber seine Frau wollte sich ebenfalls von ihm trennen. Ja, aber zu ihren Bedingungen. Teure Bedingungen. Ich würde gerne mit Herrn Richard darüber reden. Das geht nicht. Ich habe ihn in chinesische Heilpflanzen eingewickelt. Er darf sich 3 Tage lang nicht bewegen und nicht sprechen. Sehr praktisch für einen Mordverdächtigen. Er war es nicht. Er spricht viel mehr für diesen Fechter. Wir haben einen Liebesbrief von ihm gefunden. Darin behauptet er, von Herrn Richards Frau abhängig zu sein. Süchtig. Er fleht geradezu danach, dass sie ihn nicht verlässt. Darf ich den Brief mal sehen? Nein, die Polizei hat ihn. Ich bin davon überzeugt, dass der Fechter schon in den nächsten Stunden überführt werden wird. Da war es höchste Zeit, zu handeln. Schließlich wollte ich mich nicht mit der Silbermedaille zufrieden geben. In der Trainingshalle traf ich auf das Talent und seine Beschützerin. Die beiden machten nicht den Eindruck, als rechneten sie mit einer baldigen Verhaftung. Die Frau verschwand in einem Nebenraum und ich kümmerte mich um den Möchtegern-Musketier. Was soll das? Ich habe Yolanda nicht umgebracht. Hm? Na gut, ich hatte ein Verhältnis mit ihr, dauerte aber nicht lange, war ganz froh, dass es vorbei war. Sie haben ihr einen Brief geschrieben, in dem das Gegenteil steht. Sie schrieben ihr, dass sie süchtig nach ihr seien. Das ist es, ja. Ja, ich habe diesen Brief geschrieben. Es hat mich einfach gewurmt, dass sie Schluss machen wollte. Ich mag das nicht, wenn eine Frau mich verlässt. Mein Stolz war irgendwie angeknackst. Deshalb dieser Brief. Heute ist es mir peinlich, dass ich ihn geschrieben habe. Rauchen Sie? Ja, na klar. Und ich saufe, spritze täglich 1 Gramm Heroin und zwischendurch nehme ich auch noch Mescalin. Was glauben Sie eigentlich? Ich bin Spitzensportler. War ja nur eine Frage. Wie steht es mit Ihrer Freundin? Auch das haben Sie mich schon einmal gefragt. Interessieren Sie sich für bestimmte Praktiken, oder was? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Ihre Freundin raucht. Nicht mehr. Ich habe aufgehört. Einfach so? Ja, toll, nicht wahr? Sie benutzt diese Kaugummis. Tatsächlich? Haben Sie Blutgruppe 0? Was geht Sie das an? Er stellt immer so dämliche Fragen. Was hat Ihnen Frau Richard denn angetan? Diese Giftspritze! Corinna, was soll das? Schon gut. Sie ist schuld daran, dass du einen Trainingsrückstand hast. Und sie war mit ihrem Fechter im Bett. Hören Sie bloß auf damit. Ja, ich habe ihr alles gestanden. Sie hat mir verziehen, nicht wahr, Corinna? Nur wenn du die Goldmedaille holst. Dürfte schwierig sein, ganz ohne Betreuerin. Was soll das? Corinna betreut mich. Aber nicht mehr lange. Man wird sie wegen Mordes an Yolanda Richard verhaften. Na Quatsch, es gibt keine Beweise. Bis auf einen Kaugummi, der an meinem Schuh kleben blieb. Das ist doch lächerlich. Es gibt tausende von Leuten, die solche Dinge kauen. Aber nur an ein paar wenigen ist ihr Speichel dran. Ja, aber Corinna, das war doch nicht nötig. Es war aus zwischen Yolanda und mir. Sie hat sich über mich lustig gemacht. Gesagt, ich hätte keine Klasse. Ich sei ein dummes Ding. Aber ich bin nicht dumm. Ich kann sogar Algebra. Ich empfahl ihr, ihre Fähigkeiten zu nutzen und sich auszurechnen, wie viele Tage sie hinter Gitter verbringen würde. Vic war deprimiert, holte aber dennoch an den Weltmeisterschaften eine Bronzemedaille. Ich holte mir auch etwas. Einen Schnupfen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Suchtgefahr, 3. und letzter Teil.